Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 36, Vers 6 bis 8. Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die Berge. Und dein Urteil gründet tief wie das Meer. Herr, du sorgst für Menschen und Tiere gleichermaßen. Wie kostbar ist deine Gnade, Gott! Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Gott segne dieses Wort. Überwältigende Liebe. In diesem Bibelvers hier, in diesem Bibeltext aus dem Psalter, Psalm 36 von David, lernen wir viel mehr über, wer Gott eigentlich ist, also seine göttlichen Attribute, die wir nur in der Bibel finden, die auch genauso in unserem Herrn Jesus Christus manifestiert sind, und lernen über seine Gnade, Gottes Gnade, Gottes Treue, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Urteil und auch seine Sorge für uns, für uns Menschen, auch Tiere natürlich auch, aber für alles, für seine Schöpfung, aber besonders für Menschen. Und wir lernen eben, dass all diese Attribute, so wie das hier bildlich dargestellt ist, wirklich die überwältigende Liebe Gottes für uns ausdrücken. Und das ist wirklich erstaunlich, wie das hier dargestellt ist. Eigentlich gar nicht greifbar, aber wie wir dank David hier, wie er sich das darstellt und er sein Herz hier ausschüttet und uns hilft, Gott zu verstehen, eben darstellbar. Nicht nur das, sondern wir können dann als die, die wir als reue Sünder zu Christus kommen, all diese überwältigenden Attribute und besonders die Liebe Gottes wahrnehmen. Und das ist ganz entscheidend hier, vor allem der letzte Teil, wo David eben sieht, wie kostbar Gottes Gnade ist. Und wir finden als Menschen, jeder Mensch findet Schutz in Gott, in Jesus Christus. Und das ist, darauf kommt es an. Also geht mal rein, lest mal den Psalm 36 insgesamt durch. Aber dieser Vers ist super, denn Gottes überwältigende Liebe ist etwas, nicht nur etwas, was wir brauchen oder etwas, was optional ist. Nein, es ist unabdingbar, wenn wir seinen Willen und seinen Willen für uns nicht nur erfahren wollen, sondern auch in Gott und durch ihn wirken und auch anderen von Jesus Christus zu erzählen. Und die Bibel ist da, Gottes Wort ist da und das ist sein Geschenk für uns. Und er gibt uns sein Wort, er hat uns sein Wort gegeben, wie auch hier. Und die Einladung ist immer zu ihm zu kommen, nicht nur in der Not oder wenn wir alt sind oder was, nein, sondern jetzt schon. Egal wie alt jemand ist oder männlich, weiblich, jung oder alt, das darauf kommt es nicht an. Aber das Wichtigste ist, zu ihm zu kommen, früher als später, denn es gibt keine zweite Möglichkeit. Nachdem wir sterben, gibt es keine zweite Chance. Und das ist das, was uns die Bibel auch zeigt. Und somit müssen wir uns entscheiden, zu Christus zu kommen. Und er leitet uns und hilft uns dann in unserem persönlichen Weg mit ihm, der sicherlich oftmals nicht einfach ist, denn von allen Seiten werden wir inundiert mit dem Klang der Welt und der Noise, the noise of the world, also die falschen Versprechungen der Welt, und wir tun gut daran, uns an Gottes Versprechen zu halten. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Psalm 36, deine überwältigende Liebe zu erfahren. Wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und sich dir unterordnen als Reuegesünder Und auch in den, auch ins Psalter, in die Psalme zu gehen, um Hoffnung zu bekommen und mehr über dich zu lernen. Denn die Beziehung zwischen dir und König David ist auch unsere Einladung, persönlich zu dir zu kommen. Dein Anliegen ist, mit jedem Menschen in persönlicher Beziehung zu stehen. Darauf kommt es an. Und das ist das, wofür wir dir danken. Und ganz besonders hier deine überwältigende Liebe nicht nur darüber lesen, erfahren, sondern auch zu Herzen nehmen können. Und wir danken dir für dieses Geschenk. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.